Dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Minjong Isori zufolge hielten die Gewerkschaft der Teilzeitarbeiter in den Schulen Südkoreas und der Generalverband der Demokratischen Gewerkschaften Südkoreas am 1. Juni in Seoul eine Pressekonferenz ab und erklärten, dass sie für die völlige Abschaffung der Teilzeitarbeiten und die Lohnerhöhung in den Generalstreik treten werden. An demselben Tag verkündete die Busano-Zweigstelle der Gewerkschaft der Teilzeitarbeiter in den Schulen Südkoreas auf einer Pressekonferenz vor dem Bildungsamt der Stadt Busan, dass sie für die Verwandlung der Teilzeitarbeiten in Vollzeitarbeiten am Ende Juni einen Generalstreik durchführen wird.